In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hallo, hallo, hallo. Ja, es sind, sind schon ein paar Leute heute hier, oder? Also ich sehe niemanden. Doch, doch, es ist schon einiges hier in der, einiges hier. Ich glaube, die verwechselst du mit den ganzen Kakerlaken hier auf dem Boden. Du solltest deine Brille aufziehen, das habe ich dir aber schon mal erzählt. Mau. Mau? Mau. Mau, Mau. Eines der beliebteren Spielarten. Ja. Nein, Gesichtskirmes, der Chat ist nicht, sind nicht die Kakerlaken. Nee. Nein. Der Chat ist das Fußvolk beim Möb Möb. Ja, das sagst du immer, ja. Ja, weil der Oberdiktator ist der Wabi-Fight. Ah. Mist, jetzt, wo ist denn das Pony jetzt? Ach, da ist es. So, hier seht ihr übrigens. So sieht das aus, wenn Jule mit mir halt nicht spricht, kurz nach dem Podcast. Ich spreche auch vor dem Podcast nicht mit dir. Ja, aber ich spreche eigentlich nie mit dir. Ich spreche jetzt auch nicht mit dir. Ich weiß, aber so. Bildest dir das nur ein? Nein. So sieht das aus. War eigentlich bei Fight Club der Brad Pitt der Imaginäre oder der Edward Norton? Der Brad Pitt war der Imaginäre von Edward Norton. Na gut, dann bin ich dann Brad Pitt. Und du der Edward Norton. Ja. Und du der Edward Norton. Ich würde lieber die Rollen tauschen, ehrlich gesagt, dabei. Gesichtskirmes hat Fight Club noch nicht gesehen. Also das Ende wird dich überraschen. Dann kommt nämlich raus, eigentlich, dass Brad Pitt das die ja ganze Zeit der eingebildete Freund von Edward Norton ist. Und man merkt das eigentlich gar nicht. Aber an so gewissen Hinweisen bei Fight Club sieht man das. So, jetzt brauchst du den Film nicht mehr gucken. Also der ist schon so alt, wer den bis jetzt nicht geguckt hat, wird den auch nicht mehr gucken. Das kannst du so nicht sagen. Es gibt viele Filme, die ich mir... Vanitas, ich muss jetzt mal... oh scheiße, dass ich das auch mal mache, das hätte mich auch gewundert. Ich muss jetzt mal den Rio in Schutz nehmen. Gespoilert habe ich hier. Ja, das stimmt. Ja, wobei... Also das warst ja nicht du. Ja, aber, ja, ich glaube, Fight Club kann man mittlerweile auch gar nicht mehr spoilern, weil eigentlich, der ist ja schon komplett durchgespoilert, der Film. Ach, Sixth Sense, hast du auch nicht gesehen? Weil wir spoilern. Ja, klar. In Wirklichkeit ist Der Junge schon die ganze Zeit tot. Nicht der Junge, gar nicht wahr. Der, wie heißt er? Du Bruce bist so Willis. gemein. Du bist so gemein. Ja. Ja, ich mache das gerne. Also insbesondere auch, weißt du, wo ich das noch lieber gemacht habe früher? Ich bin ja früher leidenschaftlich ins Kino gegangen, ja, weil ich halt in der Nähe von einem Kino auch gewohnt habe. Und da waren wir dann halt so ungefähr, ja, zweimal die Woche, sodass wir halt viele Filme gesehen haben. Und wenn wir dann an der Kinokasse standen, dann die Leute sich dann halt ein Ticket für einen Film gekauft haben. Danach habe ich dann immer gesagt, ja, so gut war der jetzt nicht. Also insbesondere am Ende ist er abgeflacht, weil. Also das war immer sehr, sehr schön. Das war immer sehr, sehr schön. Anscheinend Also nicht. das war jetzt echt fies, weil ich habe ja noch unbeabsichtigt gespoilert, ja, Ich habe das aber du überabsichtlich hast ja gemacht. jetzt mit voller Absicht. Ja. Boah, wie Das. unsympathisch. Ja, das habe ich immer gemacht. Das war total super. Besonders gerne bei Pärchen, die sich dann da in so einen Gruselfilm zusammen ankuscheln wollten. Ja. Wenn man dann halt, ah, das ist schon eine süße Klamotte eigentlich. Wo wir gerade bei Ankuscheln sind, sind wir eigentlich hier so gleichlaut und bin ich heute wieder richtig nasal eigentlich? Du bist immer nasal. Dann sage ich Du jetzt musst auch das noch das Datum. Datum sagen. Ja. Es ist der 25.03.2012. Es ist kein Porncast, der kein Porncast mit Jule. Guten Tag. Guten Tag. Und dem Rio. Ja. Was hast du dazu gemacht? Was habe ich heute gemacht? Außerdem, weil Das. wir feiert hier mal das Weekend zu vermasseln. Ich will mir das gar nicht. Ich habe mir das verschönert, ehrlich gesagt. Nein, sonst hätte er es ja mit mir verbracht. Ach ja. Konnte er nicht, weil, wie gesagt, weil. Also zuerst habe ich. Was habe ich heute gemacht eigentlich? Ich bin irgendwann aufgestanden, habe mich gewundert, dass wir Sonntag haben. Ich war echt der Überzeugung, wir hätten Samstag. Ach nee, ich kam erst darauf, dass Samstag. Ja, genau. Genau. Wir haben heute früh oder heute Mittag erstmal die Seite versucht, wieder zurück zu aktivieren. Da war alles ein bisschen merkwürdig. Und währenddessen habe ich dann festgestellt, auf der Main-Site steht Anon Newscast. Heute ist ja Samstag. Und dann habe ich irgendwie mal so auf den Kalender geguckt. Nee, ist Sonntag. Und da war ich ein bisschen durcheinander. Dann noch die Zeitumstellung. Also ich bin wirklich ein bisschen durch deswegen. Das macht mich alles komplett fertig. Aha. Ja, das macht mich echt fertig. Aber warum? Also die Zeitumstellung ist ja jetzt nicht das erste Mal. Das macht mich jedes Mal fertig. Daran hättest du dich ja schon mal gewöhnen können, in Das den macht mich 60 jedes Mal Jahren, die du fertig. lebst, und in den 120 Malen, in denen das vorgekommen ist. Ja, also auf jeden Fall macht mich das jedes Mal aufs Neue komplett fertig und das nervt mich auch und Die die Russen Russen haben das nerven ja mich auch, ja. abgestellt. Die Russen haben das ja abgestellt mit der Zeitumstellung, weil sie der Meinung sind, es gebe deswegen zu viele Selbstmorde. Wenn das deren wirkliche Begründung dafür war. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen. Das ist okay, Ist also. eigentlich der Prankfred im Chat, ist das der Das Jacke ist das. Jackal? Ja. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich denke, der hat halt was vor. Was ist denn, was macht der eigentlich schon hier? Der hat nichts vor, der hat zu tun. Das ist ein Unterschied. Etwas zu tun haben oder etwas vorhaben unterscheidet man bei uns im Ruhrgebiet ganz klar. Ich habe auch heute zum ersten Mal gemerkt, dass wir im Ruhrgebiet zweimal Tschüss sagen. Man sagt immer zweimal Tschüss hier im Das Ruhrgebiet. habt ihr euch aber von den Hamburgern und Norddeutschen abgeguckt, die immer Moin Moin sagen. Nein, nicht deswegen. Nein, nein, nein. Also, wenn man bei uns etwas kauft, ja, so wie ich, wenn ich hier an eine Bude gehe, dann sage ich halt, was ich haben will. Und dann sagt der, hier, dann sage ich Danke, Tschüss. Und wenn er dann Tschüss sagt, sage ich nochmal Tschüss. Man sagt hier immer zweimal Tschüss. So Oder, bescheuert. ja, jetzt mal ehrlich, oder er stellt das dahin, ich sage Danke, Tschüss, er sagt Tschüss und dann sage ich auch nochmal Tschüss. Also man sagt hier im Ruhrgebiet immer zweimal Tschüss. Aha. Der Prank Fred, also unser Jackal, tut im Chat gerade den, ich glaube, meine Namens Doppelgängerin bedrohen. Ja. Nur weil er was gegen den Ruhrpott gesagt hat. Aber da kann ja die Julp 83 nichts. Wer ist denn eigentlich Wenn das Julp83 Ruhrpott hier im schon ein Chat? bisschen Gucken wir mal. lolpont. Ich glaube, die lolpont. Aber da kann Ja. auch der lolpont nichts dafür, wenn das Ruhr ein bisschen fragwürdig zu betrachten ist. Nee, es ist wirklich so. Also hier im Ruhrgebiet ist das wirklich sehr merkwürdig in der Hinsicht. Ich finde das gut. Ich finde das echt gut. Das ist gut. Das I like. Jetzt wollte ich eigentlich was anderes raussuchen. Jetzt hast du mich abgelenkt. Wo ist es denn? Der will mich aus dem Stream kicken. Wer? Darf er das? Wer? Der Jackal. Darf er das? Könnten wir vielleicht uns auf unsere Tabuthemen da bitte besinnen? Vielen Dank. Ich dachte, ich darf den nur nicht dissen. Beides nicht. Okay. Schade. Warst du heute wählen? Nein, du warst heute nicht wählen, weil du nicht im Saarland wohnst. Ich wohne für gewöhnlich nicht im Saarland. Nee. Ich habe da Guck mal, zwar das ist einen aber sehr Wohnsitz, schade. aber ich habe da einen Wohnsitz, aber da bin ich so selten, deswegen habe ich mir gedacht, brauchst du nicht wählen. Da ist Ist aber es. schade, weil da hättest du wählen können. Ja, die Linke hat über 16% gekriegt. Das ist für mich, also, Ja, aber ich sie kann das hatte gar mal nicht glauben. zwei, über 20 im Saarland. Das ist Die mir hat egal. 5% verloren. Ja, das ist mir, ja, die haben immer noch 16% zu viel. Das geht echt gar nicht. Also, das geht Wie gar hat nicht. Gabriel das genannt? Gabriel von der SPD hat das die Lafontaine-Romantik genannt oder so. Ja, ich nenne das einfach nur. Weiß ich nicht. Mir ist aber schon klar, dass die Linken im Sa dass die pa Piraten im Saarland genau die gleichen Themen befürworten oder dagegen sind wie die Linke. Die geben sich da im Saarland nichts. Weil ich habe ja den Wahl-O-Mat gemacht zur, Sa zur Saarlandwahl. Was kam dabei raus? Als erstes die Linke. Kurz gefolgt Ja, von na den klar. Piraten, Ja, das passt gut. dann Ja. die Grünen, Ja, die sind auch die geil. SPD, Die die sind auch gut. NPD Ah, die sind richtig gut. und unten drunter kamen dann die CDU und FDP. Also bei dir kam doch die NPD vor. Ja, aber Aha. die war auch schon mal höher. Also, das kommt davon, wenn die ganzen die nationalen Typen dann auch den Sozialismus für sich entdecken und so. Du meinst, wenn die Nationalen den Sozialismus entdecken? Ja, die haben ja nicht Ah. ohne Grund den Sozialismus in ihrem Ding Wer gehabt. hat den Sozialismus? Achso, die NSDAP hat Die den. Ja. Nationalsozialisten. Ja, aber die NPD hat da nirgendwo etwas von Ja, aber sozial. die fängt doch auch an mit den sozialen Themen und so. Und wenn du gegen, und die sind auch gegen die Abschaffung von Hartz IV und so. Du meinst, sie sind für die Abschaffung von Hartz IV? Ja, meine ich ja. Auf jeden Ja, meine ich ja, wenn ich sage, die sind dagegen, meine ich ja. Fall. Ich habe versprochen. Auf jeden Fall sind die Piraten nur so in zwei, drei Punkten anderer Meinung als die Linke. Über die Daten. Ja. Was denn? Du meinst das jetzt ernst, oder was? Ist so. Die Linken sind nur in zwei Punkten anders als die Piraten. Bei der Wahl in dem Wahlprogramm in Saarland ist es so. Ich habe nämlich geguckt. Du kannst ja dann nicht nur angucken, zu welcher Partei deine Antworten passen, nämlich auch, wie die anderen Parteien abgestimmt haben zu den Themen, wo du dann gefragt wirst. Und das habe ich mir angeguckt und habe das miteinander verglichen. Und die Piraten und die Linke im Saarland haben unterschiedliche Meinungen zum Urheberrecht und zu den Ladenschlusszeiten. Und ich glaube, irgendwas bei so einer Finanzierung von der Brücke. Ja. Ansonsten haben die da haben die gleichen Antworten gegeben. Ja. Ist so, tut mir leid. Es tut mir Ja. leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber Gratulation zu den 7,5 Punkten, Piraten. Ist geil, ne? Das ist echt gut. Wahlbeteiligung bei 62%. Ja, Erstwähler ist auch geil. 27. Die Jungen Das. natürlich haben die Piraten gewählt. Tja, Ich meinte ja Prozent. Das heißt aber, das heißt in der, in so Sozialwissenschaften heißt es ja entweder Prozentpunkte oder Prozentzahlen. Ja, weil das was anderes ist als Prozent, weil 1% Punkt entspricht 1,0002 oder so. Irgendwie Und das war sowas. der Klugscheiß-Modus. Ich wollte euch schon immer zeigen, wie er klingt, wenn er klugscheißt. Ach, du Bist so ein Schlauer, Rio. ich habe mich dafür entschieden, immer wieder aufs Neue, wenn du mich ärgerst, poste ich einfach ein Pony. So. Ja, solange es Ja. das Twilight ist. Nee, ist es nicht. Das ist jetzt ein Flatterschein natürlich. Ja. Jedes Mal, wenn du mich ärgerst, gibt es halt hier direkt ein Pony. Ja, es gäbe Schlimmeres. Nein, es gibt wenig, was dich so unglaublich hart trifft wie ein Pony. Ach Quatsch. Außerdem wollte ich jetzt schon die ganze Zeit, das wollte ich eigentlich noch viel vorher machen. Ich habe nämlich heute nach Meerschweinchen gesucht. Ja. Und Ein habe da echtes oder ein das. Bild? Nein, im Bild nach dem Meerschweinchen. Weil ich möchte ja gerne Du wolltest sowas dir doch ein haben. Haustier zulegen. Du bist doch so einsam. Da Ja, wolltest du sag ich doch doch, ein ich. Haustier zulegen. Ja, richtig. Und ich will das. Sekunde. Wo ist es? Da ist es. Ich will genau so eins. Das hast du halt schon getwittert, gell? Ich ignoriere Ja. ja deine Twitter immer. Ja, das ist so geil. Vor allem die Locke vorne, Alter. Boah, ist das ein lockiges Meerschwein. Und das ist super. Sowas Ich habe brauche dich ich. übrigens heute im Fernsehen gesehen. Ja, vermutlich. Ja. Das ist ja vermutlich. Ich habe Ja. dich echt im Fernsehen gesehen. Ja. Ah ja, Auf bestimmt. Vox. Ne? Beim Promi-Dinner. Ja. Wer war denn da? Jetzt sag mir nicht, warte mal, einmal eine der. Sekunde. Ich musste mal eben was zuchatten. Eine Sekunde. Weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mann, wo bist du da oben? Das Warte. kann nicht sein. Nein. Ach, Weil Quatsch. dann hätte ich auch gesagt, okay, dann hätte ich wirklich gesagt, Alter, das kann nämlich nicht sein. Nein. Aber fast. Warte, Kesici. Wer? Kennst du nicht Martin Kesici? Ist das der nicht singen kann, der einmal bei Superstars gewonnen hat? Der hat nicht bei Superstars gewonnen, der hat bei. Oh, wie hieß denn die auf Sat.1? Was war das Superstars? Nein, das war. Das, der war nicht bei DSDS, der war auf Doch. Sat.1. Nein, der war bei Nein! DSDS. Der war. Wollen wir wetten? Nee. Ja, weil ich nämlich gerecht habe. Martin Kesici. Star Search. Guck hier. Ey, die Weiber im Chat, die sind einfach so klasse. Die wissen das. Star Search. Und selbst wenn sie es nicht wussten, sind sie einfach schneller als alle am Tippen. Ich finde euch Searcher. klasse. Ja, der ist der aller. Hat er mittlerweile wieder kurze Haare oder lange Haare, Nein, oder? lange Haare. Na. Spitzbart. Ja, ich habe keinen Er hat Spitzbart alle mehr. drei Ästen, hat er mit Alkohol gemacht. Der hat Alkohol in die Brokkoli-Cremesuppe gemacht. Der hat Alkohol in das Mousse Ja, da muss auch au Alkohol rein. Sonst schmeckt das ja auch Chocolat. nicht. Ja, genau. Star Search war das. Ja, toll. Ich möchte mal erwähnen, dass mein Kiosk unten an der Ecke, der ist so geizig, ja, der Du hat noch meinst, in nicht dem du mal, gerade lebst, ja, kannst du auch sonst, ruhig zugeben. ja, das stimmt, also ich bin da mittlerweile schon Teilhaber bei ihm, aber der Kiosk unten an der Ecke, der ist so geizig, der hat noch nicht mal richtige Tüten, der gibt mir immer so seine Tüten, die er dann vom woanders abstaubt und heute hat er mir mein Bier in eine Apothekentüte gepackt, in so eine kleine. Alter, ey, der geht mir auch richtig auf den Keks, der Typ. Ja, dann gehst halt da nicht mehr einkaufen. Nein, das geht nicht. Wenn ich da, nein, wenn ich da nicht vorbeikomme, dann ist Feierabend. Ich glaube, wenn ich da Für einzeln nicht den. hingehe, ja, erstens für den und zweitens, dann gibt er bestimmt eine Suchanzeige auf oder so. Ich mache daher mal ein Foto von der Tüte. Das ist wirklich, das ist, ne. Also, da hätte er mir besser gar keine geben sollen, ehrlich gesagt, weil das ist zu unverschämt. Der ist echt der Allerhärteste, ne? Da Der kannst du auch bestimmt. nur. Ja. Nein, erzähl. Reg Da dich über kann. deinen armen Kioskbesitzer auf. Da kannst du übrigens noch nicht mal Bömsken kaufen, wenn du Nichtraucher bist. Weil dann war auch wieder heute die Härte. Ich mir hier Cola-Kracher gekauft, ja. Und der packt dir da so in eine Tüte. Und auf einmal qualmt das so. Und ich dachte, boah, sind die so staubig oder was ist bei dem? Ja? Und da haut in eine Tüte und das qualmt und qualmt. Und da gucke ich so um die Ecke, da hat er da seine Kippe und seinen Aschenbecher direkt bei den Bümsken stehen und das qualmt da alles wie Hulleeimer hoch. Ja? Aber bei mir macht das ja nichts. Aber das ist schon eine heftige Sache. Das ist schon eine heftige Sache. Aha. Ja, und dann habe ich mir diese Cola. Schnürbänder gekauft. Schnürbänder? Ja, Du meinst Schnürsenkel? Schnürbänder, ja. Schnürbänder, Aha. richtig. Die sind toll, die sind echt, die sind. Ja, richtig, richtig geflochten, ja, aber. Ach, die! Ja. Diese Süßigkeiten. Ja, so wie Cola-Kracher auch Süßigkeiten sind. Was denkst du, was Cola-Kracher sind? Ich dachte, ich habe nur über die Schnürbänder gerade, bin ich gestolpert. Du bist über die Schnürbänder gestolpert. Ja. Deswegen hast du ja auch nur Schuhe mit Klettverschluss. Ja. Oder zum Reinschlüppen. Oh, hab ich auch. Ich habe ganz viele Slip-ons. Ich habe sogar Iron Maiden Slip-ons mit Schwarzlicht. Die leuchten im Dunkeln total toll. War mal so eine Total Limited toll. Edition von Vans. Total geil. Oh Mann. Ehrlich, die sind richtig geil. Oh Mann. Die sind richtig cool. Davon mache ich auch Oh Mann. mal. Davon mache ich auch mal so Hast ein. du auch Autobettwäsche? Na, nein. Weil ich Iron Maiden Vans Slip-ons habe, habe ich automatisch Autobettwäsche. War ja mal eine Frage. Oh, Corey Nee. Taylor ist voll toll. Wer ist denn Corey Taylor? Der Sänger von Slipknot. Wieso denn? Was tust du denn da jetzt so komische Boah, Geräusche machen? Slipknot ist so eine unglaublich beschissene Band, ne? Die Ich finde machen den so Sänger eine trotzdem schlechte klasse. Musik. Ja, Besonders wenn der das mit seiner ist. anderen Band Musik macht. Wie heißen die denn nochmal? Irgendwie haben wir es heute mit Stones so. Ja, also unser Chat ist wieder toll. Ja, der ist einfach, der ist echt der Beste, ne? Ich weiß noch nicht, wie der das macht. Der macht mir ehrlich ein bisschen Angst. Der schickt mir ja manchmal auch bei Twitter. So, ja, ohne Scheiß, bitte ich jetzt. Der Chat im Chat, der schickt mir manchmal bei Twitter so Direct. Corey Taylor. Ach, der Chat macht dir Angst. Ja, wirklich. Der Chat im Chat, Warum der macht mir. denn? Ja, weil der schickt mir so. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier. Ich meine, ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Ich brauche nur einmal den Zusammenhang. Der Ah, Chat ja, im genau. Chat ist voll toll. Wie alle Genau, unsere genau. Chatter im Chat. Genau. Letzte Mal was war. Ach ja, genau. Jakil hat ein neues Intro für den Anon Newscast. Der ist voll toll. Ist es der schon im aktuellen gewesen? Ja, und Ja, der war toll. auf einmal bekomme ich eine Direct Message. Und da stand dann halt so, ich lese so einen Teil vor und für das Archiv, die Musik ist von. Und dann hat er mir da die Litanei zugeschickt. Das ist schon, das Wie kriegt macht mir der denn echt das auf Angst. 140 Zeichen? Ich weiß es nicht, er macht mir Angst. Ich habe ein bisschen Angst vorm Chat. Also positive Angst. Das ist so, weißt du, kennst du das, wenn man, kennst du hier dieses Dingen, was aussieht wie so ein Schneebesen, womit man sich durch die Haare geht, hier für die Kopfhaut? Weißt du, was Nee. ich meine? Kennst du das nicht hier, diese Orgasmusmacher? Nein. Hier, diese, warte. Orgasmusmacher. Wenn ich jetzt Orgasmusmacher google, kommen bestimmt die allergeilsten Sachen dabei raus, aber hat der Chat das vielleicht? Weiß jemand, wie das richtig heißt? Wie heißt denn das Ding richtig? Schneebesen, womit man sich durch die Haare geht, kann ich ja schlecht googeln. Schneebesen. Mit dem. Ah, Schneebesen mit Kugeln. Ah! Darunter findet man da wirklich Schneebesen mit Kugeln. Ja, genau. Nee, doch nicht. Das ist wirklich ein Schneebesen mit Kugeln. Kennst du das echt nicht? Aber der Chat kennt das, Ich oder? weiß gerade nicht, wovon du redest, aber Franziska schreibt gerade, ob ich keine Männer kenne. Ich würde jetzt manche Männer Orgasmotron. nicht als Orgasmusmacher bezeichnen. Ah, da ein Orgasmotron, so heißt es. Ja, ein Ja, das hat auch schon der Orgasmus. Chat gesagt. Ja, weiß ich. Hier. Ja, hast du draufgeklickt? Nein, ich muss das jetzt, mach das jetzt anders. Ja, ein Orgasmotron. Ja, weißt du, was ich jetzt meine? Orgasmus auf Knopfdruck. Kennst du das Ding? Nein. Echt nicht? Ich glaube, ich sollte mir das mal anschaffen. Ey, das ist echt heftig. Also ohne Scheiß, wenn du damit so Alter, das ist wirklich, das ist wie mit dem Finger durch die Butter. Das ist richtig heftig. Ja? Also das ist unglaublich. Da läuft mir auch die Suppe jedes Mal so richtig die Furche runter. Das ist unglaublich, ist das. Wirklich, unglaublich. So in Detail musst du eigentlich nicht gehen. Entschuldigung. Ja, genau. Ja, der Lönch hat so ein Ding zu Hause. Der hat es gerade bei Twitter geschickt. Der Lönch hat so ein Ding zu Hause. Da sieht man das ein bisschen. Das ist ohne Motor. Ja. Yeah. Oder Explobob ist wieder da. Mein Na. obligatorisches Hallo Explobob. Da leck mich doch einer an der Knifte. Schön auseinandergezogen, aber diesmal doch. Was machst du denn? Wie? Warum? Nix. Das ist alles, das wollen wir alles gar nicht hören von dir. Was denn? Ja, diese, was du mit deinem Arschloch machst und so. Ich habe auch nicht davon habe ich gar nicht erzählt. Ich muss übrigens dringend dieses Meerschwein wegmachen. Sonst gehe ich morgen wirklich im Warum? Tierladen und kaufe mir eins. Ehrlich Ja, jetzt. dann bist du nicht mehr so einsam. Auch habe ich dann noch heute, was habe ich denn heute noch gemacht? Ach ja, ich habe mir auch wieder einen tollen Vortrag für Klargestellt angehört, und zwar von Joe Konrad. Auch Wer ist das? Oh, Joe Konrad ist auch so ein ganz brauner Esoterik-Nazi. Und da habe ich mir einen tollen Vortrag angehört, Mythos oder Wirklichkeit. Und zwar hat er da heute gesagt, das war auch wieder, er sagte, das kannst du gar nicht wiederholen. Er sagte, man hat schon viele Medien, also ne, hier so ein Medium und so, man hat schon viele Medien auf den Mond losgelassen. Per wie wird das genannt? Per ferngeistige Verbindung haben die Medien dann davon berichtet, dass dort Wesen und Städte auf dem Mond sind. Ja, und das ist ein Vortrag, der gibt er dann die ganze Zeit und er schafft dann auch so einen Brückenschlag zwischen Wesen und Städte auf dem Mond, bis hin zu, wir waren nicht auf dem Mond, bis hin zu, die Illuminaten kontrollieren den Mond. Ja, die Illuminaten kontrollieren den Mond. Muss ich mir das auch alles anhören und ansehen? Es reicht doch, wenn du das guckst und ich frag dich einfach. Nee, also, ja, jein, also, ja. Wie war die Frage? Schatzi. Ob ich das auch gucken und sehen muss und hören muss. Was war denn das jetzt? Was war denn das? Das wüsstest du gerne, oder? Also wenn du Das jetzt war. knurren wolltest, ja, dann war Ja. das echter Fail. Nein, das war. Kennst du das nicht, wenn der Bär, ja, so schön auch mal in der Höhle ist und sich dann zum Grummeln zurückzieht und beleidigt ist? Dann macht er, wartet. Nein, aber nicht so erbärmlich. So macht der Nee. Bär, wenn er sich Das zum Grümmeln. klingt Ja. wie wenn jemand eine Bong raucht. Das stimmt überhaupt nicht. Das klingt wie ein Bär, der sich beleidigt. Soll ich es nochmal machen, damit du den feinen Unterschied hören Ja, aber kannst? das klingt echt erbärmlich. Das Das ist ist das erstmal total Typische. leise, Ja, ja. natürlich ist das leise. Ich will ja auch hier nicht, der da irgendwie als Kaum so richtig. verständlich. Ja. Wie eine schnurrende Katze. Ja, ihr müsst euch das halt so bärentechnisch natürlich auch etwas voluminöser in einer Höhle vorstellen. Ja, mit dem richtigen Hall aus der Tiefe klingt das natürlich auch majestätischer. Es kommt ja nicht auf die Größe an. Nein, aber auf, ja, beim Hall kommt es schon auf die Größe des Raums an. Jekyll sagt, ich soll mir das nicht anhören an und ansehen, weil das Brain wäscht mich nur. Aber da ich ja immer meine Podcasts mit dir mache, müsste ich doch eigentlich resistent sein vor solchen Gurus und Sekten und so. Ja, aber der ist schon wirklich. Also, ich kann das auch keinem empfehlen, sich normalerweise so einen Scheiß anzutun. Ich gucke mir das auch halt nur an, weil ich ja immer noch was anderes auch suche. Aber, also, ich kann das wirklich nicht, nicht wirklich. Ach so, ja, stimmt. Ich habe mir das Pick immer noch nicht runtergeladen. Die Lockenmähne hat recht. Ich sollte mir mal das Pick noch runterladen von Was für ein Cold Pick? Chamber. Von Cold Chamber. Kommt Muss ich später. das? Ja, muss ich nicht wissen. Also ich will mir das nicht angucken. Es reicht doch, wenn du das alles dir anguckst. Ja, das kann ich aber auch. Also erstens kann ich zeitlich mir das nicht die ganze Zeit angucken und zweitens auch nervlich. Also ich merke schon, wie ich halt wirklich extremst angespannt bin nach so einer Sendung. Und danach auch wirklich, jetzt ehrlich, wenn ich das gucke, bin ich richtig kaputt danach. Ja, ich muss mich danach meistens echt eine Stunde hinlegen oder zwei, weil ich das sonst einfach nicht mehr hinkriege. Du Armer. Nee, echt jetzt. Ich schaffe das wirklich nicht mehr. Früher. Hör mal, da bin ich von einer Buchse in die nächsten, ja, und hab dann schön hier noch einen auf Tralafitti. Aber ich kann das nicht mehr. Ich habe jetzt schon Angst. Ich bin ja im September, bin ich auf der Esoterik-Sekte in Düsseldorf. Da ist wirklich eine, die geht 3 Tage. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber danach bin ich, hör mal, danach bin ich fertig. Ja, da bin ich wirklich, da bin ich am Ende wahrscheinlich. Das ist ganz Wie immer. fürchterlich. Wie immer. Wie immer. Wie immer am Ende. Och Mann, das sind Meerschwein. Die Gesichtskirmes erzählt von Düsseldorf. Die ist ja Fortuna-Fan. Die schreibt immer samstags oder so, wenn die spielen, über die Fortuna. Und wenn ich an die Fortuna denke, muss ich immer an die Toten Hosen denken. Und die Toten Hosen waren neulich beim Echo. Und da hat einer getwittert auf Twitter, dass zumindest die Ärzte das noch nicht für nötig hatten. Und ich mag eigentlich die Ärzte total gut, weil die auf solchen Sachen nicht auftreten. Ja, richtig, ist auch genau richtig so. Und guck mal, was das für Gedankensprünge sind. Ich bin einfach toll. Ja, das ist wirklich total großartig, wie du das machst, also. Ja, wie ich von Gesichtskirmes nach Düsseldorf, von Düsseldorf zur Fortuna, von der Fortuna zu Toten Hosen, Echo, Ärzte. Ich Ich bin ja finde es toll. mehr Die bringen so. übrigens ein neues Album raus im April. Wer? Die Ärzte. Die haben schon ihr neues Album draußen, oder nicht? Nein, am 12. April, glaube ich. Und das ist die erste Single, die draußen ist. Aha. Dann habe ich mir wahrscheinlich auf anderen Wegen schon das neue Album angeeignet. Bitte vergesst diese Information. Das neue Album kommt am Ich 12. glaube April. zumindest. Ja, nein, kann ja sein. Das neue Album kommt am 12. April erst. Die Gesichtskirmes meint, mein Gedankensprung war gar nicht so groß. Der war immerhin von Düsseldorf bis nach Berlin. Ja, das ist auch schon ein ganzes Stück. Ich bin ja auch mehr so für Berlin eigentlich und muss ich mal so sagen. Ich befinde mich übrigens, wenn alles gesundheitlich bei mir okay läuft, dann befinde ich mich ab Donnerstag wieder in Berlin. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Habe ich da frei? Ja, mir ist da noch was Schlimmeres eingefallen. Ich Klargestellt müssen wir dann am podcast Mittwoch machen. alleine. Nee, klargestellt müssen wir dann am Mittwoch machen. Ist mir so eingefallen. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum du klargestellt mit mir machen willst. Wir streiten uns sowieso nur, weil ich Esoterik total toll finde. Und ich Ja, bin auch für Nazis. dann würden wir uns, Und für also, UFOs. ja, dann würden wir uns Und zwar nicht für streiten. einen Nazi im UFO, der Esoterik toll findet. Ja gut, das ist ja nun mal, das ist ja die Szene. Da erzählst du mir ja dann jetzt nichts Neues mehr. Ja, aber ich mag den UFO für, ich mag das UFO für sich, ich mag den Nazi für sich und ich mag die Esoterik für sich. Und ich mag die aber auch, wenn sie alle drei zusammen sind. Ja, aber das ist ja nichts, nur die drei sind ja öfters mal zusammen. Das ist ja seltenst, dass halt irgendwie ein Ufologe nicht gleichzeitig auch irgendwie Esoteriker ist. Und dann ist es meistens kein weiter Schritt mehr in die braune Richtung. Das ist dann nicht mehr so schwer. Ich dachte, in der braunen Richtung ist man schon mit dem Nazi. Du hast bei der Aufzählung nicht so ganz sehr viel Nee, mitgekriegt, oder? ehrlich gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass wenn du anfängst zu reden, ich irgendwie abschalte. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber das passiert mir voll oft. Das passiert mir selbst aber auch, wenn ich anfange zu sprechen. Ja, okay, solange es dir auch passiert bei dir, Ja, das passiert mir bei mir selbst auch. Das brauche ich ja ist. kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das passiert einfach. Das ist so. Das passiert. Da kannst du nichts gegen machen. Guck mal, bei Torpedo, wie Jackal gerade im Chat schreibt, denke ich Sophie, so, sofort an Ian Thorpe. Schwimmer. Der war auch toll. Was? Kennst du Ian Thorpe? Thorpe? Das Wen? war ein australischer Schwimmer. Ah, ja, den kenne ich. Den kenne ich, ja. Der war toll. Also erstmal steht da Torpedo mit TH, Ich hab ja. doch, ja, aber der wurde immer, das ist, wurde immer Torpedo genannt, weil das war so sein Name, weil der ganz schnell war und total viele Sachen gewonnen hat und so. Dann wurde er immer Torpedo genannt. Und wenn jetzt der Jackal da Torpedo schreibt, dann denke ich an ihn. Wir können ja Der war nächste Mal so schön ein. groß war der war gut gebaut und Ja, schöne kurze enge blonde Haare. Badebuchse an immer, ne? Schön hier, so Nee, richtig. er der hat immer so einen ganz selbst irgendwie so angefertigten Schwimmanzug hatte der an. Aus Strick oder? Nein. Ich bin ja für mehr Aus Strick. Latex. Was für mehr Latex. Ich bin ehrlich für mehr Strick. Ich bin wirklich Ja, für dann mehr strick doch Strick. mal. Ja, ich bin. Ich Hör doch mal überlege, auf ob ich zu nicht stricken lernen häkeln, soll. nämlich strick. Ja. Stimmt, ich könnte endlich mal das Häkeln sein. Lass mir endlich mal anfangen zu stricken. Ja. Ja. Ich bin wirklich kaputt. Stricken ist beschissen. Ja. Sag es ich. Jedes Mal, wenn ich versuche, das zu lesen, werde ich nur aggressiv und gebe auf. Die Gesichtskirmes. Ich fand es ja immer so toll, wir hatten, als ich kleiner war damals, hatten wir immer so dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses, das war so länglich. Und da waren dann so vier Noppen drauf und dann hat man das gehäkelt und hat man so ganz lange Schnüre gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Die Was? Strickliesel, genauso. Ich glaube, die Strickliesel ist es. Das hat zum Beispiel, oder Häkelliese. Ja, Gesichtskirmes und Alex wissen das. Ja, da hast du halt die Wolle da reingetan, hast es dann über diese Noppen da getan und dann hast du mit so einer bestimmten Art und Weise immer dann gehäkelt oder so, oder Strickliesel gemacht. Und dann kam da so eine ganz lange Wurst raus. Das klingt ja nach einem echten Meisterwerk, nach einem echten Kunstwerk klingt das vor allem auch. Ja, das ist für die, die nicht stricken können. Die machen dann mit der Strickliesel oder mit der Häkelliesel weiter. Cool. Damals, als die Frauen noch Handarbeit gemacht Oh, die Lockenmähne heißt auch Alex. Den meinte ich überhaupt gar nicht. Ich meinte die Alex. Wo auch immer du da die Alex im Chat siehst, aber okay, nee, das ist Nein, kein die Problem. Alex habe ich in Skype. Ach, die hast du in Skype. Ach, du hast deinen persönlichen Chat. Ich hab meine eigene Alex. Du hast deine eigene Redaktion mitgebracht. Ja. Ah. Ach, die. Und die. Nee. Cool. Coole Wenn die Sache. Namensvetterin von der Gesichtskirmes sagt, ich soll sie erwähnen, erwähne ich nur die Gesichtskirmes. Ach, jetzt hat. Ich will dich ja nicht eifersüchtig machen. Ich werde gar nicht eifersüchtig machen. Ja? Immer dann, wenn ich, jetzt mal, oder jetzt ist wirklich so, ne? Immer wenn ich müde werde oder mich wirklich extrem schlapp und kaputt fühle, fange ich an, Schweizerisch zu sprechen. Ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Aber ich verfalle dann in einen ganz merkwürdigen Dialekt. Ich hätte gern OP im Chat. Würde es gerne eine OP im Chat. Eine Lobotomie vielleicht oder so. Kein Problem. Kein Problem. Würde nämlich jetzt gerne mal jemanden kicken. Egal. Wolltest du was sagen? Nee, ich habe gerade nur davon erzählt. Als du weg warst, habe ich davon erzählt, dass ich, wenn ich unausgeschlafen bin. Schweizerst? Ich fange dann an zu schweizern. Kannst du ruhig erzählen, dass du aus der Schweiz kommst? Nein, Wir diskriminieren dich hier nicht wegen deiner Nationalität. ich hab lange in Österreich gelebt. Auf einem Okay. Berg. Vor Wien. Okay. Ach so, ich habe den Satz gerade nicht beendet, weil ich habe jetzt nämlich auch eine Redaktions-Alex. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Das ist ja meine. Du hast ja schon die Tux-Familie. Du kannst nicht jeden hier haben. Was ist denn was? Ich war heute hat übrigens Holgi gesendet und ich war überrascht, wie man da alles so in seinem Chat sieht. Ja, ich habe dich ja auch gesehen, aber du hast es ja nicht für nötig befunden, mich da im Chat mal zu grüßen oder so. Ich war ja auch da, habe ja auch die Rindheit gehört, habe auch gesagt, hallo Jule, nix, gar nichts, Hast du überhaupt hast gar ja nicht, nicht hat mit. du gesagt. Hör Du hast nur mal, den Bremsduden. danach habe ich geschrieben, hallo Jule. Quatsch. Nee, nicht, ja, ist Quatsch. Du hast recht. Wenn wir Ich jetzt schon lüge. Holgi erwähnt haben, ja, du lügst auch. Wenn wir jetzt schon den Holgi erwähnt haben, erwähnen wir auch, dass am Mittwoch Potsprech dran ist mit den besten Prank-Calls von Wahrheit oder Pflicht. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Moment gezögert, weil ich jetzt gerade gedacht habe, dass am Mittwoch Holgi bei Potsprech bei Wahrheit oder Pflicht ist. Ich habe gerade ganz kurz Nein. gezögert, ob ich noch mal überlege, was die da jetzt erzählt. Aber nee, okay, dann ist okay. Nein, ich habe jetzt total toll Werbung für Jackal gemacht. Nee, ist Die, richtig, am Mittwoch ist ich gebe wieder, ja. ihm dann, ich geb ihm dann noch meine Kontodaten, weil umsonst ist die Werbung bestimmt nicht. Ja, du kriegst den gleichen Kurs, den Facebook auch kriegt. Aha. Aha. Alex fragt, warum wir Frind live hören. Die achten doch eh nett auf ihre Live-Hörer. Das stimmt Warum aber nicht hörst du sie wirklich. live? Weil ich halt, ja, weil ich gerne auch mal einen Live-Podcast höre. Echt? Und ja, ich bin auch für mehr Live-Podcasts und generell ich habe da so eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Ich hätte ja gerne so eine Live-Podcast-Plattform. Ja, das fände ich Echt? ganz geil. Gibt's es Ja. noch nicht? Ja, doch, gibt's schon, aber ich hätte ja gerne meine eigene. Die, weiß nicht, so. Weißt du, wie ich meine? Eine So, eigene. ja, so mit Podcast und so da live. Ich würde auch ein paar Podcaster kennen. Also, ich könnte mir das gut vorstellen. Was meinst du? Also ich würde mit dir nicht podcasten. Nee, würde ich mit dir jetzt auch nicht, aber generell finde ich, ist das eine gute Idee. Ja, warum hab ich sie live gehört? Ich habe sie live gehört, weil ich halt gerne Live-Podcasts höre. Musste mich dann aber irgendwann ausklinken. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wahrscheinlich wegen dem Blockproblem. Ja, richtig. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, genau. Ja. Stimmt. Ich höre Holgi und also ich höre Holgi meistens immer live, Ja. weil ich irgendwie nicht dazu komme, ihn nachzuhören. Ja, ich komme eigentlich mehr dazu nachzuhören als live zu hören, ehrlich gesagt, weil wenn Holgi sendet, also jetzt wenn ein NSFW zum Beispiel läuft, das ist ja meistens um eine Uhrzeit, wo ich entweder schlaf oder keine Zeit habe. Ja, ich hocke da sowieso meistens am PC. Und ich brauche immer irgendeinen Grund, warum, um mich von meiner Magisterarbeit abzulenken. Und Ja da gut, dafür kommen gibt's ja dann so Twitter. Podcasts. Auch? Aber nicht nur. Sondern auch Holgi. Ja, klar, also was Alex meinte, sie gehen ja nicht auf die Zuhörer ein. Ja, die haben schon ihr eigenes Konzept und machen da ihr Ding, aber und beziehen den Chat eigentlich nur ein, wenn sie eine Frage haben. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also muss ja nicht jeder so viel kommunizieren mit dem Fußvolk wie ich. Irgendwann kriege ich deswegen Ärger. Aber ich liebe unser Fußvolk. Schleim, Schleim. Haben wir noch irgendein Thema? Nee. Ah, ich habe die Nacht das erste Mal mit offenem Fenster geschlafen. Ja, das ist doch mal ein Ich Thema, Jule. fand, das war jetzt eine Ja, Nachricht mein wert. Gott. Ich habe jetzt lange überlegt. Okay, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, warte, Jule. Für dieses unglaubliche eine Sekunde, da werde ich doch nicht müde. Sekunde, so. Irgendwo in Frankfurt. In der Nacht vom 24. auf den 25.03.2012 schlief Jule P. 83 mit offenem Fenster. Das war wirklich, also, ich muss sagen, eine Nein, das war die erste. schockierende. Das ist nicht das Spektakuläre. Das Spektakuläre ist, dass es das erste Mal war. Ich habe damit offiziell, passend zur Zeitumstellung, den Frühling eingeleitet. Und mir Das. war nicht kalt, also konnte ich auch keine steifen Nippel bekommen, lieber Jackal. Und ich habe gemummelt in meiner Decke. Aber okay, ich habe mein Fenster immer auf Kipp auf, wenn ich schlafe. Doch nicht im Winter. Ja, sicher auch im Winter. Nein, das nur im Winter, wenn jemand da ist, der für mich aufsteht in die Kälte, um es zuzumachen. Da brauchst du es ja nicht auflassen, wenn du es Doch. zumachst. Nein, aber ich muss irgendwann musst du doch auch aufstehen. Was bringt es dann, das es zuzumachen? Nein, tut mir. Nein, guck mal. Man macht es auf, man legt sich ins Bett, man schläft. Man deckt sich zu, wenn man sich einkuschelt und man hat es warm. Und dann musst du ja irgendwann aufstehen. Und sei es nur, du willst aufs Klo. Ja, und dann ist es Ist aber sinnvoll, das dein Fenster. Zimmer total kalt und besonders im Winter, wenn es dann Minusgrade sind. Und dann musst du ja aufstehen und es entweder zumachen, damit du wieder dann heizen kannst, zum Beispiel tagsüber, oder dass du dann aufs Klo gehen kannst. Ja. Und das geht so, nein, das kann nicht so sein. Da muss nämlich dann vorher jemand für mich aufstehen, das Fenster zumachen, dafür sorgen, dass es warm wird, damit ich dann mir nicht den Arsch abfriere. Verstehst du? Also, grundsätzlich sollte beim Schlafen ein Fenster auf Kipp sein, wenn Ja, aber das es mache ich doch nicht möglich im ist. Winter. Also bitteschön. Grundsätzlich sollte beim Schlafen ein Fenster auf Kipp sein, sofern es möglich ist. Erstens für den Sauerstoffaustausch. Zweitens für das, also so die optimale Temperatur beim Schlafen ist, glaube ich, man möge. Dankeschön. 16 Grad. Ich dachte 15 wären es. Ja, das ist eigentlich so normal. Ja, habe ich aber in meinem Zimmer auch ohne Fenster auf. Okay. Und ich lüfte dann mal durch, also habe ich mein Zimmer, dann ist Sauerstoff drinne, weil wenn kein Sauerstoff in meinem Zimmer ist, kriege ich Kopfschmerzen. Aber ich tue doch nicht bei Minusgraden dann auch noch nachts mit offenem Fenster schlafen. Aber du tust so, also gerade dieser Winter, den wir jetzt hatten, der war nur im Der Februar war einmal voll richtig heftig. kalt. Ja, der war voll kalt. Wände werden kalt, der Jackal sagt, Wände werden kalt, Altbau und Fenster auf, kippt gleich Schimmel. Ja. Ja, wenn man nachts beim Schlafen das Fenster auf Kipp macht, entsteht sofort dramatischer Schimmel. Ja, sieht man ja bei dir. Und du Schimmel. Auf jeden Fall. Nee, also nachts schlafe ich schlaf gerne mit offenem Fenster, wenn es wärmer wird. Das haben wir ja gerade schon als Breaking News gehört. Ja, es wird wieder wärmer. Ich schlafe mit offenem Fenster. Aber doch nicht. Nee. Nee. Also da mache ich dann das Fenster, da lüfte ich mal durch, dann wenn ich wach bin. Aber nee. Ich habe hier auch niemanden, der aufsteht, dann das Fenster zumacht, dafür sorgt, dass es wieder warm wird, damit ich nicht friere. Und da ich ja noch alleine schlafe. Ich kann die Logik da drin. Okay, soll ich dir das erklären? Willst du das wirklich wissen? Nee, nee, Ich nee, nee. sag nur, weil ich erkläre es dir jetzt, wo du sagst nein. Also, du und ich liegen in einem Bett. Ja. Du darfst Was ja gerne schon mit mal offenem Fenster. völlig. Ja, ist ja egal. unrealistisch Du ist. darfst Ja. sehr, sehr gerne mit offenem Fenster schlafen, aber bevor ich aufs Klo gehe, stehst du bitte eine Stunde früher auf, machst das Fenster zu und sorgst dafür, dass unser Schlafzimmer oder wo auch immer wir gerade das Bett teilen, dann dass wieder eine Temperatur hat, wo ich die rausgehen kann, ohne mir irgendwas abzufrieren. Hast du einen an der Waffel oder Da was? aber Warum so? du ja momentan nicht bei mir bist, ja, oder auch nie sein wirst und auch momentan kein anderer da ist, der das machen kann, muss ich das ja alleine machen. Also heißt, bevor ich friere, mache ich es lieber so, dass mir warm ist. Aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du irgendeinen Irrsinnigen findest, den du eine Stunde bevor du aufstehst aus dem Bett treten kannst, da der die Heizung anmacht, ja, vielleicht doch irgendwie den Arsch ein bisschen einpudert und sich dann wieder hinlegt zum Schlafen, damit Prinzesschen eine Stunde später über einen wohlig warmen, Fußboden geheizten Boden schweben kann. Wenn der Irrsinge die Nacht neben mir verbringen will, mit offenem Fenster, bei Minusgraden im Winter, dann ja. Ja, Weil okay. schließlich tue ich ja ihn mit offenem Fenster schlafen lassen, aber dafür muss er dann halt auch dafür sorgen, dass wenn ich. Und woher ich weiß, dass er aufs Klo, dass ich aufs Klo muss oder wann ich aufs Klo muss, das ist ganz einfach. Ich tue ihn rechtzeitig wecken, wenn ich weiß, ich müsste langsam mal und warte halt noch die Stunde ab. Und die leere Flasche ist eher geeignet, lieber Aki, für den Mann als für mich. Na, es gibt ja auch die Urinella. Nicht zu verwechseln mit Uri Geller, die Urinella für die Frau, sodass sie dann auch ohne weiteres in eine Flasche pinkeln kann. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also die Alex gibt mir recht. Das ist schön, dann. Und der Wabi-Fight würde das auch für mich machen. Ja, Siehst du, das. das ist wahre Es kann auch sein, dass es Urinette ist und nicht Urinella. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr. Ich bin da nicht so bewandert bei den Möglichkeiten, die eine Frau hat, um im Stehen zu pinkeln. Das sind so die. Ja. Nee, gut. Gut. Der Möb-Möb oder die Möb-Möb 065 möchte einen Rage-Quit von mir. Ja, ich Für weiß, 10 10 Euro Euro. sind da Einsatz. Aber ich glaube, das wird heute nichts. Nee, es wird wirklich nichts. Dafür bist du Twilight-mäßig zu. Gut gelaunt. Nee, dafür ist einfach der Rio heute mal zu nett. Der ist nämlich noch am Schleim. Ja, wir haben das immer so. Du bringst mich auf die Palme und dann weiß ich so, die nächsten 2, 3 Tage. Bist du Ja. total easy? Auf jeden. Da könnte ich alles von dir verlangen. Ja, bestimmt. Bestimmt. Geld. Vermutlich. Vermutlich. So, jetzt kümmere ich mich hier um meinen neuen Stalker. Ja, Wer ist denn ehrlich, dein ich weiß Stalker? nicht, mich hat gerade einer bei Twitter, folgt mir gerade und sagt mir, ich soll hierfür Werbung machen. Leg das mal in den Chat. Jetzt gucke ich mir das mal eben an und dann entscheide ich, ob ich ihn beschitstorme oder ob ich sage, das ist wirklich eine gute Sache. Das weiß ich doch nicht. Also dann sage ich mal nicht, was da jetzt steht. Hast du das schon, kennst du das? Hast du das schon gelesen? Nein, aber wenn ich jetzt vorlesen würde, wie der Blog heißt, dann würde ich ja Werbung für ihn machen. Nee, das wäre nicht so cool, das stimmt, ja. Das Jackal wäre sagt, nicht so please cool. not. Er hat auf 5 Accounts diesen Tweet bekommen. Ah, okay. Dann, Aber okay. wir machen natürlich Werbung für Vibifights Penis. What? Da steht, mach für meinen Penis Werbung. Ja, ich Und schicke ich gleich ein paar dachte, Bilder. mal für dafür, dass er den ganzen Tag irgendwie zu tun hatte. Kann ich Ja. übrigens, können wir jetzt irgendwie wieder auf unsere Blogs oder sind die immer noch abgeschaltet? Nee, nee, läuft wieder. Läuft, also meines Wissens nach, läuft. Läuft. Alles frischi-babischi, wie wir bei Muss ich uns mal hier sagen. gucken. Habe ich da eine neue Adresse oder ist sie alt? Nee, Ist du hast sie eine alt? neue Adresse. Nee, du hast eine neue Adresse. Deine neue Adresse ist. Hast du was zum Schreiben? Ja. Okay. Jetzt pass aber auf, jetzt gibt es hier Rage Quit für 10 Euro. S-O-E. Stopp. Flattert es mir übrigens der Möb065? Ja, der Oder flattert komme das. ich an die 10 Euro? Ja, der flattert dir 10 Euro. Okay, SO. S-O-E. Warte, SOE, ja. Ja, CK. Ja. CH Ja. EN. Ja, jetzt kennt ihr unser unser Besänftigungswörtchen. Wenn nämlich der liebe Riot Birds ankommt und sich einschleimen will, dann nennt er mich Söckchen. Nein, das stimmt Also, so nicht. Ich ja. frage dich, sag mal, Jule, bist du jetzt wieder ein Söckchen? Und dann sagst du, nein. Und ich sage aber, Jule, wenn du ein Söckchen wärst, was für eins wärst du dann? Oh, so eins mit diesen Stoppern da so vorne dran. Knisters. Ach, war klar. Auf jeden Fall. Genau, hat er mich gefragt, was denn für ein Söckchen ich wäre. So ist er nämlich immer, wenn er sich einschleimt, nachdem er mich hat auf 180 gebracht. Dann kam er an, was bist denn für ein Söckchen? Und dann habe ich ihm gesagt, Stoppersocke, genau. Eine Ich fand die Stoppersocke. super toll. Womit wir auch den Titel für die heutige Sendung hätten. Stoppersocke. Ich schicke das mal eben dem Vorseti rüber hier direkt. Titel. Stoppersocke. So. Hätten wir das auch nicht. Ja, Jule, ich glaube, das war's dann, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wieder erst eine Stunde. Wir müssen das irgendwie kürzer machen. Aber wir nähern uns langsam. Warum tust denn du immer so lange senden? Ja, stimmt eigentlich. Also immer deinetwegen. Ja, das So, stimmt. dann sage ich mal Tschüss. Tschüssi. Und vergesst nicht, es wird jetzt noch gemaut. I'm playing in a row, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud.